Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Hallo? Hallo? Alle Nawal, was? Was ist der Fall? Sind alle gesund? Wo ist Kidal? Ich habe nur welche. Ich habe nur Kidal. Gibt es etwas Neues aus Kidal? Ja. Ibrahim telefoniert mit einer seiner Schwestern im Nachbarland Mali. Als er auflegt, ist er den Tränen nah. Dabei weint ein Tagi öffentlich nicht. Sie hat mir erzählt, dass der Konvoi in einen Hinterhalt der Mujau geraten ist. Der Sohn unserer ältesten Schwester ist unter den Toten. Sie hat erst kürzlich einen Sohn verloren, jetzt den zweiten. Wirklich? Das ist doch keine Arbeit. Das Trans-Sahara-Kartell. Ein Feature von Bettina Rühl. Agadez. Das Hotel Étoile de Ténéré. 4 Tage vor dem Telefonat auf dem Hügel. Ich will wissen, was dran ist an den Geschichten vom großen Geld in der Wüste. Von Verbindungen zwischen Tuareg, bewaffneten islamistischen Gruppen und dem Schmuggel von Kokain nach Europa. Das Hotelrestaurant ist verwaist. Deshalb haben Ibrahim und Asalek es als Treffpunkt ausgesucht. Sie wollen keine Zuhörer. Und möglichst wenige Menschen sollen mich sehen. Die Gefahr einer Entführung ist groß. Im Halbdunkel des Restaurants haben sie ihre Sonnenbrillen abgenommen. Nur ihre Augen und Hände sind zu sehen. Die Männer tragen Gewand und Turban der Tuareg. Die Militärs sind immer beunruhigt, wenn man in unbewohnte Gegenden will. Vor allem, wenn Weiße dabei sind. Deshalb sind Militäreskorten Pflicht. Wir wollen zusammen in die Ténéré-Wüste im westafrikanischen Niger und dort einen Konvoi von Kokainschmugglern treffen. Eine Militäreskorte würde unsere Pläne durchkreuzen. Wir haben den Begleitschutz abgelehnt. Da hat der Kommandeur verlangt, dass wir ihm wenigstens unsere Route aufschreiben. Wir werden natürlich nicht alle Punkte angeben. Wir begegnen uns heute zum ersten Mal. Mit Ibrahim bin ich schon seit Monaten in Kontakt, um diese Reise zu planen. Die beiden mustern mich aufmerksam. Auch für sie ist unsere Reise heikel. In den nächsten Tagen werden sie mir vieles erzählen, wodurch sie ihr Leben gefährden könnten. Sie sollen deshalb anonym bleiben, heißen in Wirklichkeit anders. In E-Mails und Telefonaten haben wir nur das Nötigste ausgetauscht. Man weiß schließlich nie, wer mithört. Ibrahim kennt etliche Schmuggler. Mit einigen bin ich verwandt, mit anderen seit Kindertagen befreundet. Deshalb waren sie nach langem Zögern einverstanden, aber wirklich nach langem Zögern. Sie haben allen Grund zur Vorsicht. Sie gehen damit ein großes Risiko ein. Aber die Ware? Sie kann doch die Ware nicht sehen. Asalek ist irritiert. Die Ware. Kokain aus Südamerika und Haschisch aus Marokko. Ibrahim hatte ihm nur gesagt, dass er ihn für eine Fahrt in die Ténéré-Wüste braucht. Keine Details, aus Sicherheitsgründen. Nein, die Ware kann sie nicht sehen. Wir haben nicht genug Zeit, um die Pakete aufzumachen. Aber sie kann den Konvoi sehen. Rund 15 Autos, vollgepackt mit Kokain und Haschisch. Außerdem die Fahrzeuge der bewaffneten Eskorte. Die Drogen selbst sind aber zu fest eingepackt und zu gut versteckt, um sie mal eben auszuwickeln. Ibrahim ist Malier und lebt in Algerien. Asalek kommt aus der nördlichen Sahelzone im Niger, aus der Stadt Agadez. Und nun sitzen wir drei in dem verwaisten Hotel Étoile de Ténéré, in dieser ehemaligen Touristenmetropole. Wir werden den Konvoi an einem Punkt treffen, an dem sie auch zum Tanken verabredet sind. Die Koordinaten werden wir erst am Vortag des Treffens erfahren. Unser Kontaktmann ist Lamin, Ibrahims Jugendfreund. Lamin organisiert die Sicherheitseskorte, die den Konvoi der Schmuggler begleitet. Denn die Gefahr ist groß, dass eine solche Fahrzeugkolonne in den Hinterhalt eines anderen Kartells gerät. Oder auf Kokainpiraten trifft, die in der Region Coupeur genannt werden. Wegabschneider. Einer dieser Coupeur war kürzlich bereit zu erzählen, was er beruflich so macht. Wenn wir rechtzeitig erfahren, welchen Weg ein Konvoi nimmt, legen wir ihm einen Hinterhalt. Die Konvois bestehen aus sehr vielen Fahrzeugen, begleitet von schwer bewaffneten Eskorten. Die haben großkalibrige Waffen, Maschinengewehre und größer. Manchmal haben wir Glück und können zumindest einen Teil der Ware oder sogar alles erobern, manchmal nicht. Der Mann erzählt, ohne seinen Namen zu nennen, verborgen durch Sonnenbrille und Turban. Ein Konvoi besteht normalerweise aus 7 bis 10 Geländewagen. Wenn mehrere zusammenfahren, kommen also 20 oder 21 Autos zusammen und dann noch der bewaffnete Begleitschutz. Bei erfolgreichen Angriffen falle ihnen meist auch ein Satellitentelefon in die Hände. Früher oder später rufe der Besitzer der Drogen auf dem Telefon an und dann begannen die Verhandlungen. Pro Pickup böten sie umgerechnet 450.000 Euro. Das sei der Standardpreis. Da sei viel Geld im Spiel, sagt auch Ibrahim. Ich habe mit meinen eigenen Augen Säcke voller Dollarscheine gesehen und Säcke voller Euro. Woher kommt das Geld und wo geht es hin? Einige von Ibrahims Erzählungen klingen wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht. Zum Beispiel die Geschichten über einen Ort in der malischen Sahara. Ganz in der Nähe der algerischen Grenze. El Khalil liegt mitten im Nichts, 17 Kilometer von der algerischen Stadt Borj Mokhtar entfernt. Die Häuser sind nicht solide, alle aus Lehm gebaut. Mit dem Fuß kannst du eine Mauer eintreten. Jeder, der in El Khalil lebt, hat eine Menge Autos, 2 oder 3 Geschäfte, große Wohnzimmer. Und die sind voller Drogen, Geld und allen möglichen Waffen. Ich habe neulich einen Bekannten besucht. In seinem Wohnzimmer standen etliche Säcke. Aus reiner Neugier habe ich gefragt, was hast du da drin? Ich dachte an Nudeln oder Grieß. Er sagt, nein, nein, da ist Geld drin. Du kannst ruhig gucken. Er hat sie aufgemacht und ich schwöre dir, sie waren voller Geldscheine. Es gab Säcke mit 500-Euro-Scheinen, 200 Euro, 100 Euro, 50 Euro und Dollar auch. Ich war völlig baff und habe gefragt, wo kommt das Geld her? Er meinte, das ist vom Himmel gefallen und es wird auch wieder in den Himmel steigen. Das ist wortwörtlich gemeint, wie sich später herausstellen wird. Am nächsten Morgen wollen wir in die Teneré-Wüste aufbrechen, mit 2 vollbeladenen Geländewagen, mit 5 Reservereifen, Werkzeug und einem Kompressor, um bei noch mehr Pannen die Reifen flicken zu können. Weiterem Werkzeug, Diesel, Wasser, Lebensmitteln, Matratzen und Zelten. Mit dabei auch Al-Mustafa, unser Koch und Asaleks Assistent Mohammed. Wir werden jeden Tag rund 6 Stunden fahren. Und zuerst die von Schlaglöchern durchsetzte Asphaltpiste gen Norden nehmen, Richtung Alit. Das Ausmaß der organisierten Kriminalität in Westafrika nimmt seit Jahren zu. Die Vereinten Nationen sind beunruhigt, auch weil sich am Kokainschmuggel islamistische Milizen beteiligen, die mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida in Verbindung stehen. Sie operieren in Mali und anderen Sahelstaaten. Die ACMI, die Al-Qaida im islamischen Maghreb, hatte anfangs nicht viele Anhänger. Risa Akbula ist Sonderberater des nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou und war an beiden Tuareg-Aufständen im Niger beteiligt. Aber dank der Einnahmen aus dem Drogenhandel konnten sie immer mehr junge Leute rekrutieren, vor allem in Timbuktu und Gao. Die Islamisten haben jetzt zwischen 3.000 und 4.000 schwer bewaffnete Kämpfer. Auch Risa Akbula trägt Turban und Gesichtsschleier. Nur der Blick in seine Augen ist möglich. Sie sind wach und prüfend, ohne Wärme, aber nicht hart. Als Tagi hat er die ganze Kommunikationsstruktur des Nomadenvolks zur Verfügung. Weil ein Teil seiner Familie in Mali lebt, ist er über die Ereignisse dort genau informiert. Außerdem hat er Zugriff auf die Nachrichtenquellen des nigrischen Staates. Die Islamisten zahlen keinen Sold, aber sie haben jede Menge Geld und verteilen viel davon an ihre Kämpfer. Die haben dann genug, um alle ihre finanziellen Probleme zu lösen. Außerdem werden sie gut gekleidet, bekommen zu essen, werden medizinisch versorgt, bekommen genug Geld für den Transport. Die Islamisten bezahlen alles. Wir brechen auf. Die flache Landschaft ist grau-gelb und eintönig. Staub hängt in der Luft. Ich trage Turban, Sonnenbrille und ein Gewand der Nomaden. Wenn ein Auto entgegenkommt, überprüft Ibrahim, ob ich den Turban vors Gesicht gezogen habe. Ich soll als Weiße unerkannt bleiben. Gegen Mittag kommt die Lüftung im Auto gegen die Hitze nicht mehr an. Wir halten in einem ausgetrockneten Flussbett, rasten auf Matten unter den Bäumen. In einiger Entfernung hat eine Nomadenfamilie ihr Camp aufgeschlagen. Von dort sind menschliche Stimmen, Ziegen und Esel zu hören. Sonst gibt es hier kein menschliches Leben. Mali und Niger gehören zu den ärmsten Ländern der Erde. Große Teile sind von der Sahara bedeckt. Das Leben in der Wüste ist härter denn je. Mit dem Klimawandel trocknen die Gärten in den Oasen aus. Mehrere Dürren haben die Viehherden dezimiert. Der Karawanenhandel wird von LKW abgelöst. Und der einst einträgliche Tourismus kam wegen der vielen Entführungen zum Erliegen. Es gibt kaum Infrastruktur, wenig Schulen, keine Arbeit. In beiden Ländern kann nur ein Drittel der Bevölkerung lesen und schreiben. Im Norden des Niger baut das französische Staatsunternehmen Areva seit Jahrzehnten Uran für Europa ab. Davon profitiert die lokale Bevölkerung kaum, sondern leidet unter den Folgen des radioaktiven Abfalls. Der erste Abend. Im letzten Tageslicht bauen wir unser Lager auf. Zelte für die Nacht und Bastmatten samt Matratzen, auf denen wir sitzen und essen. Wir campieren im Windschatten der Autos neben ein paar Büschen im Sand. Während Al-Mustafa das Essen auf einem Gaskocher zubereitet, checkt Asalek die Autos. Die Mühe lohnt sich. Am rechten Vorderrad von Ibrahims Geländewagen sind 3 der 6 Radbolzen gebrochen. So können wir nicht in die Wüste fahren. Wir müssen am nächsten Tag für die Reparatur nach Alit. Das kostet wertvolle Zeit. In spätestens 3 Tagen wollen wir den Konvoi treffen. Sollten wir ihn verpassen, wäre die monatelange Vorbereitung umsonst gewesen. Alit ist unangenehm. Man kriegt da leicht Probleme. Vielleicht treffen wir auf Mitglieder der Mujao, vielleicht auf andere Islamisten. Die Drogenmafia ist auch da. In Alit fällt man einfach den falschen Leuten auf. Deshalb meide ich es, wenn ich kann. Aber wegen der Panne haben wir jetzt keine Wahl. Ich weiß, dass Ibrahim recht hat. In Alit sagte mir vor wenigen Wochen ein Targi im Schutz der Anonymität: Du interessierst mich? Wenn ich dich entführe, kann ich schon in ein paar Stunden, heute Abend um 18 Uhr, 100 Millionen afrikanische Francs haben. Umgerechnet 150.000 Euro. Der Targi sprach Tamashek, die Sprache der Tuareg. Mein Begleiter übersetzte. Er sagte, er könne mich nach Mali verkaufen. Eine der islamistischen Gruppen dort, die Ansardine, sei auf der Suche nach Europäern. Sie hätten eine Art Ausschreibung gemacht und jedem umgerechnet 150.000 Euro für einen Weißen versprochen. Er wisse nicht, ob die Al-Qaida im islamischen Maghreb genauso viel zahle, aber bei der Ansardine sei er sich sicher, die habe er in Mali getroffen. Das Gastrecht ist in der nomadischen Kultur bis heute ein hohes Gut. Ich war mit einem angesehenen Tagi unterwegs und stand unter seinem Schutz. Der Fremde gab mir zu verstehen, dass er unter anderen Umständen anders mit mir verfahren würde. Und morgen also wieder Alit. Ibrahim hat einen USB-Stick mit Tuareg-Musik in die Anlage seines Geländewagens gesteckt. In der absoluten Dunkelheit der Wüste sind am Firmament unzählige Sterne zu sehen. Auch die Milchstraße ist klar zu erkennen. Früher haben Touristen viel Geld dafür bezahlt, diese Gegend bereisen zu können. Jetzt war vor mir schon lange kein Weißer mehr hier. Ich will eine Vorstellung von unserer Route bekommen und vom Weg des Konvois. Wir werfen einen Blick auf die Karte. Asalek leuchtet mit seiner aufziehbaren Taschenlampe. Unser Treffpunkt wird in der Nähe von Adrabus liegen. Übermorgen werden Ibrahim und Lamin um 14 Uhr ihre Satellitentelefone anschalten und eventuell telefonieren. Vielleicht schickt Lamin auch eine SMS mit den genauen Koordinaten. Davor und danach sind alle Geräte aus. Batterien, SIM-Karten, alles entfernt, damit uns keine Aufklärungsdrohnen entdecken. Die Überwachung, sagt Ibrahim, sei inzwischen sehr dicht, vor allem durch Algerier und Amerikaner. Schau, morgen fahren wir durch dieses Tal hier, es heißt Talak. Dem folgen wir, fahren dann da entlang, weil wir sie ja mitten in der Teneré-Wüste treffen. Weil sie nicht nach Algerien reinfahren, nehmen sie diese Route hier. Die Schmuggler nehmen meist keine Pisten. Sie wählen Ebenen, auf denen man sehr schnell fahren kann, von ein paar Steinen abgesehen, mitten durch die Wüste. Bis zur libyschen Grenze. Auf der Karte wandern wir zurück zum Ausgangspunkt des Konvois, Richtung Westen, nach Mali. Die Flugzeuge landen im Flussbett von Tlemcen. Dort wird ausgeladen. Dann fahren sie nach El Khalil, um da zu tanken und um die Konvois zusammenzustellen. In El Khalil laden sie zu dem Kokain noch Haschisch. Das kommt aus Marokko durch die Westsahara. El Khalil ist zum Ausgangspunkt der Konvois geworden, weil es da weder malische noch algerische Sicherheitskräfte gibt. Die Region wird von keiner Regierung kontrolliert. Jetzt ist da ein richtiges Dorf entstanden. Kennst du El Khalil? Ja. Aber als ich es zuletzt gesehen habe, gab es da fast noch nichts. Schon bei unserer ersten Begegnung im Hotel erzählte Ibrahim von den Flugzeugen, die im Flussbett von Tlemcen landen, nicht weit entfernt von der malischen Stadt Kidal. Kidal wurde im Frühjahr 2012 zu einer Bastion der islamistischen Tuareg-Fraktion Ansar Dine. Ansar Dine verdient am Kokainschmuggel mit. All diese Flugzeuge kommen aus Venezuela. Manchmal einmal im Monat, manchmal zweimal, manchmal alle zwei Monate. Eines dieser Flugzeuge machte sogar international Schlagzeilen. Im November 2009 landete eine Boeing 727 im Norden von Mali, nicht weit von der Stadt Gao entfernt. Sie wurde als Air Kokain bekannt. Ich war zufällig in Gao und habe das Flugzeug gesehen. Es hat 160 Kilometer von der Stadt entfernt eine Bruchlandung gemacht. Wir waren auf dem Weg zu meiner Familie, die in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen hatte, und wollten da eine Nacht verbringen. Auf das Flugzeug sind wir aus purem Zufall gestoßen. Die Maschine ist gegen 18 Uhr gelandet. Die Piloten hatten wie immer das Flussbett des Tlemcen angesteuert, weil die Erde dort so fest ist wie eine Piste. Aber es hatte etwas geregnet, deshalb kam der Vorderreifen ins Rutschen. Das Flugzeug blieb im Sand stecken. Die Schmuggler haben in aller Ruhe ihre Ware ausgeladen, alles zusammengepackt und das Wrack dann angezündet. Die Piloten, ein Franzose und ein Amerikaner, haben Mali in aller Ruhe als Diplomaten über den Flughafen von Bamako verlassen. Das Geld kommt also tatsächlich direkt vom Himmel. Beim gegenwärtigen Schwarzmarktpreis brächte eine Flugzeugladung von 5 Tonnen in Deutschland bis zu 300 Millionen Euro. Und, hast du die Ware gesehen? Oui, oui. Ja, natürlich. Was war es denn? Kokain. Fast 4 Tonnen Kokain. Und waren die Schmuggler nicht beunruhigt, als du da zufällig mit ein paar Freunden aufgetaucht bist und ihr alles gesehen habt? Nein, wenn sie dich kennen, ist ihnen das völlig egal. Sie wissen ja, dass wir, die Leute aus der Region, ihnen nichts anhalten können. Sie wissen genau, dass wir sie nicht anzeigen werden. Also geht jeder seiner Wege. Spätere Ermittlungen ergaben, dass die Maschine direkt aus Venezuela kam. Sachverständige von Interpol und aus den Vereinigten Staaten fanden in dem Wrack trotz des Brandes erhebliche Kokainspuren. Die UN schrieb über das Ereignis, es sei ein weiterer Hinweis auf die erheblichen Versäumnisse, wenn nicht gar die Komplizenschaft malischer Sicherheitskräfte. Die Vereinten Nationen wissen von mindestens 7 weiteren Flugzeugen voller Kokain aus Lateinamerika, die in Mali landeten. Mali wird von den Drogenschmugglern kontrolliert. Es handelt sich um die Verbindung zwischen Drogenschmuggel, religiösem Extremismus und dem Verlangen der Tuareg nach Unabhängigkeit. Das ist der Hintergrund von dem, was in Mali abläuft. Ein Molotow-Cocktail. Die Folge: der Zusammenbruch des malischen Staates im Frühjahr 2012. Schließlich die Machtübernahme durch islamistische Milizen. Rissa Agboula, den Berater des nigrischen Präsidenten, traf ich vor einigen Wochen am Rande eines Tuareg-Festes im Ayer-Gebirge. Im Lichtkegel weniger Lampen trafen in der Dunkelheit nach und nach die Gäste ein. Alle trugen Gewänder und Kopfbedeckung der Tuareg. Die meisten Männer hatten auch ihre Gesichter verschleiert. Viele kamen auf ihren Kamelen, die geduldig auf das Ende des Festes warteten. Die Algerier haben die Al-Qaida im islamischen Maghreb gegründet, die ACMI. Sie ist aus früheren islamistischen Terrorgruppen hervorgegangen, den bewaffneten islamischen Gruppen, kurz GIA, und der salafistischen Gruppe für Predigt und Kampf, GSPC. Die ACMI wird bis heute von Algeriern dominiert und kommandiert. Im Laufe der Jahre breitete sie sich im Sahel und in der Sahara aus und rekrutierte Kämpfer aus anderen Ländern. Viele Mauretanier, viele Saharaui aus der Westsahara, viele Malier. Auch Rissa Agboula, der an allen Tuareg-Aufständen der früheren Jahre beteiligt war, soll noch immer eine eigene Miliz befehligen und seine Finger bei vielen Dingen im Spiel haben. Er mag eine schillernde Figur sein, aber seine tiefe Abscheu für die Islamisten scheint echt. Er ist selbst ein Muslim, wie fast alle Tuareg, aber er fühlt sich in seinem Stolz verletzt, wenn ihm ein Fremder erklären will, wie er zu seinem Gott zu beten habe. Von Arabern wird er sich als Letztes belehren lassen. Das Geld aus dem Drogenschmuggel hat den arabischen Frühling zu einem guten Teil finanziert. In all diesen Ländern gibt es islamistische Gruppen mit internationalen Verbindungen, Salafisten oder Mitglieder von Al-Qaida, die Geld aus dem Drogenschmuggel mitgebracht und sich damit in Kämpfe in den jeweiligen Ländern eingeschaltet haben. Die Schaltkreise der Macht in den betroffenen Staaten werden von dem Geld aus dem Drogenschmuggel geschmiert. Die Kartelle haben überall Komplizen. In der Regierung, an der Spitze des Staates, in der Armee, bei der Polizei, der Gendarmerie, dem Zoll, den politischen Parteien. Das Geld macht alles möglich. Auch Malis ehemaliger Präsident Amadou Toumani Touré hatte gute Verbindungen zu den Kartellen und war ihr Komplize. Vor allem die Ehefrau des Präsidenten kümmerte sich um diesen Teil des Einkommens. Bei einem Großeinkauf in Europa zahlte sie im September 2011 mit Geldscheinen, deren Seriennummern deutsche und französische Sicherheitskräfte notiert hatten. Die Scheine waren der Al-Qaida im islamischen Maghreb als Lösegeld für die Freilassung von Geiseln gezahlt worden. Die Kartelle kontrollierten die malische Armee schon lange. Rissa Agboula beschreibt die Situation vor dem Putsch in Mali im Frühjahr 2012. Alle malischen Generäle sind gekauft, werden von den Drogenschmugglern gelenkt. Die jungen Soldaten der niedrigen Ränge beobachten das und wissen, dass ihre Chefs korrupt sind, für die Kartelle arbeiten. Dass die oberen Ränge viel Geld aus dem Schmuggel bekommen, während sie selbst gegen die aufständischen Tuareg in den Krieg geschickt werden. Irgendwann haben sie sich gesagt, wir werden diesen Dreckstall ausmisten, das Regime von Amadou Toumani Touré. Leider war das gesamte Regime schon so zersetzt, dass mit dem Putsch der ganze Staat zusammenbrach und die Armee sich in Luft auflöste. Die Verwicklung von Amadou Toumani Touré in den Kokainschmuggel war schon lange bekannt, zumindest den Vereinten Nationen, US-Sicherheitskräften und westlichen Geheimdiensten. Trotzdem tat die ganze Welt überrascht, als Mali im Frühjahr 2012 kollabierte. Weil Ibrahim vermeiden möchte, dass ich gesehen werde, hat er mich am nächsten Morgen in Alit bei Bekannten abgesetzt. Sie haben einen großen Bungalow im Zentrum der Stadt. Die Frau des Hauses hat für mich einen Ventilator und den französischen Sender 24 eingeschaltet. Dann ist sie in der Küche verschwunden, um das Mittagessen zu kochen. Manchmal kommt eines der Kinder vorbei. Niemand wundert sich über die fremde Weiße, die in dem riesigen Wohnzimmer zwischen Kissen auf dem Teppich liegt und fernsieht. Am Rande der Wüste erfahre ich über Satellit aus Brüssel das Neueste über die Euro-Krise. Am späten Nachmittag sind wir mit 3 neuen Radbolzen wieder unterwegs. Aber schon wieder ist ein Reifen platt, der 3. in 2 Tagen. Um uns Sand, vereinzelte Büsche, Geröll. In Alit haben wir viele Geländewagen ohne Nummernschilder gesehen. Meistens Benziner, die bis zu 200 Stundenkilometer schnell sind. Fast alle Autos ohne Nummern gehören den Kartellen oder ihren Helfern. Das Fahren ohne Nummer ist ein Zeichen an die staatlichen Sicherheitskräfte. Von diesem Auto lasst ihr besser die Finger. Und tatsächlich werden die Fahrzeuge an allen Kontrollpunkten durchgewunken. Auf der Multimedia-Anlage von Ibrahims Auto läuft Musik der Touareg-Band Tinari Wen. Ein Videokonzertmitschnitt aus Paris. Ibrahim spielt ihn über einen USB-Stick ab, während wir durch die fahlgelbe Wüste fahren. Morgen Nachmittag wird Ibrahim von Lamine die Koordinaten unseres Treffpunkts erhalten. Für einige GPS-Punkte haben die beiden Codenamen ausgemacht. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil Gespräche über Satellitentelefone häufig abgehört werden. Wir waren schon als Kinder miteinander befreundet. Ich kenne Lamine deshalb sehr gut. Er wurde in der Nähe von Timbuktu geboren. Dann kam er nach Kidal. Da ist er 15 Jahre lang geblieben. Wir haben zusammen in den 90er Jahren im Touareg-Aufstand gekämpft. Nach dem Friedensvertrag bot die malische Regierung ihm an, ihn im Rang eines Hauptmanns in die Armee zu integrieren. Das hat er abgelehnt. Er fing an, mit illegalen Migranten zu arbeiten, brachte sie über die Grenze zwischen Algerien und Mali. Bald verdiente Lamine ein Vielfaches von dem, was die malische Armee ihm geboten hätte, wäre er dort Hauptmann geworden. 98, 99. Später schloss er sich den Zigarettenschmugglern an. Das war 1998, 99. Er hatte ja schon Autos. Die konnte er dafür benutzen. Dann kam Haschisch dazu. Und Lamine fing an, die Sicherheitseskorte für die Schmuggler zu stellen. Die Route, Marokko, durch die Westsahara bis nach El Khalil an der algerischen Grenze. Schließlich kam er darauf, dass er den Konvoi ja gleich bis nach Ägypten eskortieren kann. Er brachte aus Libyen und Mauretanien immer mehr Waffen mit und bekam außerdem noch welche von der malischen Armee. Bis zum Putsch war das ganz einfach, wenn man einen Oberst oder einen anderen Kommandeur kannte. Die gaben einem immer welche. Lamine kannte einige Leute sehr gut, die einen hohen Rang hatten. Mit 3 Autos hat er angefangen. Jetzt hat er 10. Und bewacht die Ladung der Konvois aus Haschisch und Kokain. Auf jedem seiner 10 Autos hat er 8 junge Soldaten. Sie sind mit Kalaschnikows bewaffnet und mit Maschinengewehren und mit Panzerabwehr-Granatwerfern. Er ist also gut ausgerüstet. Lamine ist einer der großen Barone. Aber im Unterschied zu den anderen fährt er selbst noch mit. Er schmuggelt nicht mehr selbst, sondern stellt immer die Eskorte. Er begleitet Konvois von 15 bis 20 Autos, nie mehr, die mit Haschisch und Kokain beladen sind. Seine Auftraggeber geben ihm pro Fahrt vielleicht 700.000 Euro, vielleicht sogar mehr. Nach jeder Fahrt bezahlt er die Bewaffneten, die Fahrer, die Lehrlinge. Schon einem einfachen Fahrer zahlen sie 12.000 bis 13.000 Euro pro Fahrt. Zwei von Ibrahims Neffen arbeiten für Lamine. Einer gehört zu den Bewaffneten, einer ist Fahrer. Mein Neffe bekommt also als Fahrer jedes Mal 13.000 Euro. Und trotzdem bleibt nichts übrig. Sobald er bezahlt wird, kauft er sich schicke Kleidung, schlachtet jeden Tag einen Hammel, geht dauernd mit Frauen aus. Und binnen eines Monats ist das ganze Geld weg. Lamine dagegen ist ein reicher Mann geworden. Ibrahim ging einen anderen Weg. Im Norden Malis geboren, zog er als Jugendlicher zu einem Onkel nach Algerien, weil es in seiner Heimatstadt weder Schulen noch Arbeit gab. Als sich die Tuareg in Mali und Niger 1990 erhoben, schloss sich Ibrahim den Aufständischen an. Aus dieser Zeit rührt seine Freundschaft mit Asalek, der im Niger kämpfte. Dasselbe gilt für Mohammed, den dritten Tagi in unserem Team. Die Tuareg-Rebellen forderten mehr politische Teilhabe, Arbeitsplätze und Investitionen in ihre wenig entwickelte Region. Alle drei beteiligten sich 2007 an einem weiteren Aufstand der Nomaden. Vor allem im Niger ging es damals schon um die Kontrolle der Schmuggelrouten für Drogen. Wie viele andere Tuareg auch, verdingten sich Ibrahim, Asalek und Mohammed zwischendurch als Söldner bei Muammar al-Gaddafi, dem inzwischen gestürzten libyschen Herrscher. Ich und alle Tuareg wussten, dass Gaddafi ein Diktator ist, sogar ein Verrückter und ein Egoist. Aber für die Tuareg hat er immer viel gemacht. Er hat ihnen Militärbasen zur Verfügung gestellt und junge Nomaden zu Kämpfern ausgebildet. Nach Gaddafis Sturz kehrten tausende afrikanische Söldner in ihre Heimatländer im Sahel zurück. Aus seinen Arsenalen brachten sie Unmengen von Waffen mit, Kalaschnikows und Panzerfäuste, Bodenluftraketen, panzerbrechende Waffen und Ähnliches. Als Gaddafi stürzte, war Ibrahim in Algerien bei seiner Familie und kümmerte sich um seine Reiseagentur. Ein Verwandter rief ihn an, sagte, dass hunderte Kämpfer aus Mali zurückkämen. Ibrahim mobilisierte weitere Rebellen, die er von früheren Aufständen kannte, und gründete mit seinem Verwandten eine neue Miliz, die Nationale Bewegung zur Befreiung des Azawad, kurz MNLA. Mit ihrem Aufstand begann im Januar 2012 der Zusammenbruch des malischen Staates. Nach einer weiteren Nacht in der Wüste packen wir ein. Al-Mustafa, der Koch, verstaut alles sorgfältig in Blechkisten, geübte Griffe, ein vertrautes System. Am Ende wird eine Plastikplane über Kisten, Pakete und Taschen gelegt. Trotzdem dringt der feine, graue, gelbe Sand durch alle Ritzen in jeden Winkel des Gepäcks. Fast unvermittelt kommt Asalek auf das Thema des Vorabends zurück. Diese Sache greift immer mehr um sich. Inzwischen gibt es in vielen Familien mehrere, die mit dem Schmuggel zu tun haben. Und in jeder Familie gibt es mindestens einen. Agadez ist voll von Leuten, die davon leben. Denn darum geht es den meisten. Sie müssen irgendwie Geld verdienen und machen das nicht zum Vergnügen oder aus Abenteuerlust. Trotzdem ist das sehr beunruhigend. Sobald es einfaches Geld zu verdienen gibt, ist die Versuchung für jeden groß. Ich bin dafür selbst ein Beispiel. Es gab da jemanden, zu dem ich großes Vertrauen hatte. Und das war gegenseitig. Ich habe für ihn gearbeitet. Er war Analphabet, hatte aber ein großes Import-Export-Unternehmen. Ich habe mich um alles gekümmert, was legal war. Seine Bücher sind also sauber. Mais tout est en règle. Et un matin, eines Morgens kam er zu mir und sagte, steige ins Auto ein, wir müssen mal reden. Er erklärte mir, dass er ein kleines Problem habe. Er brauche einen Ort, an dem er mal 3 Tonnen Drogen lagern könne. Es sei nur für 2 Wochen. Und er zahle dafür umgerechnet über 15.000 Euro. Asalek bot sein Haus an. In einem Zimmer stapelten sich mehr als 120 Kartons. Sie sahen unterschiedlich aus. Laut der Aufkleber enthielten sie Whisky und andere Lebensmittel. Asalek rührte sie nicht an, schloss das Zimmer ab. Nach 2 Wochen wurde die Ware wieder abgeholt. Er gab mir einen neuen Geländewagen im Wert von 15.000 Euro. Den habe ich verkauft und mir einen geländegängigen Pickup gekauft. Damit verdiene ich jetzt meinen Lebensunterhalt. Mit genau diesem Pickup begleitet Asalek uns durch die Wüste. Außerdem ist er Consultant für ein Mobilfunkunternehmen, fährt dessen Ingenieure in die abgelegenen Dörfer, wo sie Funkmasten installieren oder warten und Telefonanschlüsse legen. Manchmal vermietet er den Pickup und sich als ortskundigen Fahrer an humanitäre Organisationen. Wir sind am Rande der Teneré-Wüste angekommen. In der Nähe des GPS-Punktes, an dem wir den Konvoi treffen wollen, fahren wir an einigen Treibstofffässern vorbei. Notdürftig wurden sie unter Büschen versteckt. Sie stehen für einen Konvoi bereit. In der Ferne eine Nomadenfrau und Kinder. Anderswo gibt es Depots mit Lebensmitteln und Wasser. Helfer der Kartelle stellen diese Dinge an Koordinaten ab, die sie vorher von Mittelsmännern erhalten haben. Die Kartelle unterhalten ein dichtes Netz von Informanten. Die warnen per Telefon oder Textnachricht, wenn sie eine Militäreskorte sehen oder was immer die Pläne der Schmuggler durchkreuzen könnte. Eine aufwendige Logistik, perfekt organisiert und mit Schmiergeld geschmeidig gehalten. Detail. Detail. Die Nachricht muss von ihm sein. Sie kommt von einem Satellitentelefon. Es ist 14 Uhr. Ibrahim hat das Satellitentelefon eingeschaltet, Lamin eine Textnachricht geschickt. Weil Ibrahim die kleine Schrift schlecht lesen kann, hat er Asalek das Telefon gegeben. Es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Wir hatten zu viele Probleme mit der Mujao. Man könnte meinen, dass er noch eine zweite Nachricht geschickt hat, die nicht angekommen ist. Da ist noch eine. Lamin. Die Nachricht ist also von ihm. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Und das höchstens 50 Kilometer vom Ziel entfernt. Der Konvoi ist offenbar in einen Hinterhalt der islamistischen Mujao geraten. Weil Lamin sein Telefon wieder ausgestellt hat, kann Ibrahim nicht nachfragen. Die Stimmung ist gedrückt, angespannt. Sich mit einem Konvoi zu verabreden, ist nicht üblich. Was, wenn Ibrahim den anderen jetzt als Verräter gilt? Und was ist mit seinen beiden Neffen? Mohammed, der etwas abseits steht, bringt Bewegung in das ratlose Schweigen. Der Ort ist gefährlich. Wir müssen weiter. Die beiden anderen schrecken aus ihren Gedanken hoch, stimmen ihm zu. Nur Ibrahim überlegt, ob wir hier erst noch was essen sollen. Aber auch Asalek treibt weiter. Selbst wenn wir nicht wissen, wo wir jetzt hinfahren sollen, hier müssen wir weg. Und das so schnell, wie es geht. Wir sollten eine sichere Stelle für unser Nachtlager suchen und dann entscheiden, was zu tun ist. Asalek führt uns am Abend zu einem Versteck, das er aus der Zeit der letzten Rebellion kennt. Das Dünental ist von der Hauptpiste her nicht zugänglich. Um unsere Spur zu verwischen, fährt Asalek einige Schleifen, kreuzt alle Fahrspuren, die er findet, bis er von hinten in das Tal fährt. Kaum angekommen, beginnt Al-Mustafa wie immer Fleisch und Gemüse mit Wasser aus dem Kanister zu putzen und das Abendessen zu kochen. Unser Zeltplatz liegt idyllisch. Wir lagern umgeben von Sanddünen, in die der Wind ein Wellenmuster geschrieben hat. An einer Seite wird das kleine Tal von einem Berggeröll abgeschirmt. Das Grundwasser kann nicht tief sein. Es gibt einige Bäume und Sträucher. Trotz des Verstecks fühlen sich die Männer hier nicht sicher. Die Vorstellung, unser Lager könnte heute Nacht überfallen werden, macht mir Angst. Am Morgen treffen wir uns wie gewohnt im Windschatten der Autos zum Frühstück auf den Matten. Ungewaschen, denn unser Wasser ist knapp. Die Mischung aus Staub und Schweiß auf der Haut wird täglich dicker. Ibrahim eröffnet mir, er habe für den Fall vorgesorgt, dass etwas schief geht, wenn ich zum Beispiel entführt werde. Er habe einem der militärischen Führer der MNLA, einem Verwandten, vor unserer Reise Bescheid gesagt und ihn gebeten, an der Grenze zwischen Mali und Niger ein paar Pickups mit Bewaffneten für uns bereitzuhalten. Nach dem Frühstück packen wir zusammen, brechen auf, Richtung Südwesten. Timia. Wir sind in einer Oase im Ayr-Gebirge angekommen. Wir dürfen in einem der Gärten kampieren. Mohammed hat Tee gemacht, den süßen Pfefferminztee der Nomaden. Er ist auf dieser Reise dafür zuständig. Im Teekochen ist er ein Meister. Im normalen Leben hat er zurzeit nichts anderes zu tun. Ich hoffe, das ist alles. Ich lebe von der Hoffnung. Die Schule musste er nach der 6. Klasse abbrechen. Seine Eltern konnten nicht länger bezahlen. Mohammed saß also zu Hause und kochte Tee. Dann begann 1990 die Rebellion der Tuareg. Er war erst 14 und schloss sich ihr an. 5 Jahre später kam der Frieden und Mohammed fiel wieder in ein Loch. Seine einzige Chance sah er in Libyen und verdingte sich als Söldner. Ja, weil ich hier nichts zu tun hatte. Ich saß untätig rum, immer zwischen den Frauen und Kindern. Für uns in der Sahara ist die Würde ein hohes Gut. Ein Mann muss das Haus verlassen. Wenn er keine Arbeit hat, muss er auf andere Weise etwas verdienen und nach Hause bringen. Er muss reisen. Ständig untätig zwischen den Frauen zu sitzen, ist eine Schande. 2007, als sich die Tuareg im Niger noch einmal erhoben, kehrte Mohammed aus Libyen zurück und schloss sich den Aufständischen an. Vor allem im Ayr-Gebirge war diese Rebellion ein gnadenloser Krieg. Mohammed sah viele Menschen sterben und überlebte selbst nur knapp. Danach ging er, bis zu Gaddafis Sturz, erneut nach Libyen. Seitdem bleibt ihm nur noch das Kochen von Tee. Die Schule, sagt er, habe ihm die Augen für die Moderne geöffnet, die ihm trotzdem verschlossen sei. Wir sind zwischen zwei Welten gestrandet. Wir haben die Camps der Nomaden verlassen, ohne irgendwo anzukommen. Viele der jungen Menschen hier gucken dem Leben nur zu. Alle anderen haben im Leben ihre Rolle, aber wir spielen nicht mit. Wir sind bloß die Zuschauer. Es ist spät geworden, die anderen sind schlafen gegangen. Unbeobachtet von ihnen erzählt Mohammed immer weiter. Und jetzt ist da diese Sache mit dem Schmuggel, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sehr, sehr viele würden gerne Teil dieser Netzwerke werden, aber sie kriegen keinen Zugang. Die Netzwerke sind allen verschlossen, die keine familiären Beziehungen haben. Ich und alle, die in meiner Situation sind, träumen davon, dort mitmachen zu können. Wir können mit Waffen umgehen. Wir kennen die Wüste. Wir haben Erfahrungen mit internationalen Konflikten. Und da bietet sich jetzt diese Möglichkeit, schnell reich zu werden. Teil der Kartelle zu werden, ist unser aller Traum. Er habe das, sagt Mohammed, schon lange vergeblich versucht. Wenn nicht noch ein Wunder passiert, habe ich für mein Leben keine Hoffnung mehr. Ich zwinge mich manchmal zu lächeln, aber das ist nicht echt. Ein rein mechanisches Lächeln. Ich zwinge mich manchmal glücklich zu wirken, aber im Grunde bin ich schon tot. Ich bin ein lebendiger Toter. Gut. Hallo? Okay. Am nächsten Morgen versucht Ibrahim Lamin, über das Handy zu erreichen. Hallo? In der Oase Timia gibt es zum ersten Mal seit Tagen ein Handynetz. Hallo? Aber nach einigen Worten bricht die Verbindung wieder zusammen. Lass uns auf den Hügel gehen. Er war es. Er hat mit mir gesprochen. Ibrahim gilt also nicht als Verräter. Eine große Sorge fällt von ihm ab. Andernfalls hätte es sein können, dass die Schmuggler sich rächen, ihn womöglich töten. Dann stehen wir auf dem Hügel. Unter uns der Oasengarten, in dem wir kampieren. Grapefruitbäume, Feigen, Weintrauben. Nicht weit von hier beginnt die große Wüste Teneré. Selbst auf dem Hügel kommt die Verbindung zu Lamin nicht mehr zustande. Ibrahim ruft seine jüngste Schwester an und erfährt von ihr, dass sein Neffe und zwei weitere Milizionäre bei dem Überfall erschossen wurden. Lamin wurde durch eine Kugel verletzt, nicht lebensgefährlich, aber er muss ärztlich behandelt werden. Ibrahim ringt um Fassung. Er trauert um seinen Neffen und sorgt sich um seine Schwester, die binnen kurzer Zeit ihren zweiten Sohn verloren hat. Mein Neffe hat erst kürzlich zu mir gesagt, Ibrahim, vielleicht höre ich bald damit auf. Diese Arbeit ist sehr riskant und ich kann keinem mehr vertrauen. Nicht einmal denen, mit denen ich zusammenarbeite. Nach einem weiteren langen Tag auf der Piste sind wir zurück in Agadez. Wieder telefoniert Ibrahim. Jetzt erreicht er Lamin in einem Krankenhaus in Mali. Spricht auch mit anderen Bekannten. Erfährt die ganze Geschichte. Die Mujau hat dem Konvoi mit sehr vielen Kämpfern einen Hinterhalt gelegt. Drei junge Leute sind gestorben, viele weitere verletzt, ein paar davon schwer. Bei dem Überfall ging es um offene Rechnungen zwischen zwei Bossen, dem Baron hier von Agadez, der Sherif heißt, und dem Baron von Tamandraset namens Freya. In dem Konvoi waren 23 Fahrzeuge, davon 6 oder 7 beladen mit Kokain, die anderen mit Haschisch. Sherif Oud Abidine steckt hinter allem. Viele Mitglieder der Mujau arbeiten für ihn. Die Mujau-Miliz ist nichts als ein Haufen von Schmugglern. Das wissen alle in der Region. Wir kennen viele von denen, die für Sherif arbeiten. Drüben in Mali nennen sie sich Mujau und reden von der Scharia. Aber das tun sie nur, um ihr Netzwerk zu kaschieren. Sie wollten Unruhe stiften, um besser schmuggeln zu können. Manu Arali ist ein angesehener Führer der Tuareg. In den 1990er Jahren war er Teil der Rebellion, studierte dann Wirtschaftswissenschaften und war später Parlamentarier. Ich suche ihn auf, weil ich seine politischen Analysen der Lage im Niger schätze. L'Islam. Die Schmuggler nutzen den Islam, um dank des Chaos möglichst lange bei ihren Geschäften ungestört zu bleiben. Dass es unter ihren Anhängern immer auch ein paar gibt, die wirklich von einem reinen Islam träumen, von wadenlangen Hosen und einem langen Bart, ist klar. Man müsse heute nur nach Mali gucken, um das System zu verstehen, sagt Arali. Denn hinter den islamistischen Milizen stünden die Kartelle. Arali, selbst ein tiefgläubiger, liberaler Muslim, verabscheut die Islamisten zutiefst. Die verschiedenen islamistischen Milizen seien unterschiedlich stark in den Drogenschmuggel verstrickt. Am stärksten die Mujau. Diese Miliz bestehe ausschließlich aus Schmugglern. Zuletzt machte die Mujau durch ihr fanatisches und grausames Auftreten im benachbarten Mali international Schlagzeilen. Wie sich jetzt rausstellt, ist sie längst auch im Niger gut vernetzt und aktiv. Wir haben außerdem noch eine Information, die so gut wie bestätigt ist. Die Drogen, die bei dem Überfall auf den Konvoi von der Mujao erbeutet wurden, sind hier in Agadez bei Sherif. Das ist zu 80% oder 90% sicher. Sherif ist der zweite Mann hinter dem Präsidenten des Niger. Denn in der Regierungspartei PNDS ist er der zweite Mann. Und der lebt hier in Agadez. Er hat seine Hände in allem. Er hat die Kommunalpolitik von Agadez gekauft, die Politik in der Region. Deshalb kann man hier gegen die Kartelle nichts machen. Er ist der größte Baron im Niger. Die beiden sind nicht die einzigen, die erzählen, Sherif Oud Abedin habe dem heutigen Präsidenten des Niger den Wahlkampf finanziert und Präsident Issoufou sei deshalb sein Mann. Sie sind außerdem nicht die einzigen, die sagen, Sherifs Leute hätten bei den letzten Kommunal- und Distriktwahlen unter Waffengewalt kontrolliert, dass alles in seinem Sinne läuft. In bekannten Hochburgen der Opposition hätten sie Wahllokale gestürmt und die Urnen mitgenommen. Die Polizei tue gegen all das nichts. Wir treffen uns in Agadez für einen letzten Abend. Noch einmal kocht Al-Mustafa für uns, bevor sich morgen unsere Wege trennen. Durch die Reise hat sich die Freundschaft zwischen Ibrahim und Asalek verändert. Während sie bei den Tuareg-Rebellionen noch Seite an Seite standen, haben sie zum Drogenschmuggel eine gegensätzliche Meinung. Ibrahim war spürbar irritiert, als er erfuhr, dass Asalek sein Pickup von Drogengeld gekauft hat. Er selbst verbiete seinen Neffen sogar, bei Besuchen Gastgeschenke mitzubringen. Er wolle nichts im Haus haben, was aus dem Drogenschmuggel finanziert worden sei. Ich habe wirklich Angst um meine Kinder und um die anderen Kinder aus meiner Familie und dem Freundeskreis. Spätestens, wenn man Kinder hat, trägt man eine sehr große Verantwortung. Ich sehe nicht, dass die Schmuggler etwas Schlechtes täten. Sie bringen Waren von A nach B. Und die Drogen werden hier noch nicht einmal konsumiert. Sicher, irgendwo gibt es Menschen, die diese Drogen nehmen. Aber uns hier hilft der Kokainschmuggel sehr. Die Regierung tut ja nichts für die Region. Deshalb leben viele Menschen vom Schmuggel. Und viele Familien überleben nur dadurch. Als ich Agadez und den Niger verlasse, habe ich vor allem Rissa Akbulas Worte im Ohr. Die Situation ist in allen Sahelländern ähnlich, von Mauretanien bis zum Tschad. Wir alle haben Angst, regelrecht nackte Angst, von den Islamisten, den Kokainschmugglern und den Tuareg-Milizen überrannt zu werden. Die Gefahr, die den Sahelraum bedroht, ist kaum zu überschätzen. Das Trans-Sahara-Kartell. Ein Feature von Bettina Rühl. Es sprachen Maja Bothe, Axel Gottschick, Hans-Gerd Kilbinger, Juan Carlos Lobo und Valentin Stroh. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Barbara Göbel. Regieassistenz Andreas Westphalen. Regie Martin Zülker. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2013.